1. Hort dies, Nachkommen Jacobs, die den Namen Israels tragt und ausdem Stamm Judah stammt. Schwartz war beim Namen des Herrn bekennt den Gott Israels, doch tat dies nicht in Wahrheit und Aufrichtigkeit. 2. Den sie nennen sich nach der Heiligen Stadt und stutzen sich auf den Gott Israels, dessen Name der Herr der Heerscheren ist. 3. Die früheren Ereignisse habe ich euch bereits vor langer Zeit offenbart, mein Wort sind irgendjen, und ich habe sie euch mitgeteilt. Ich verte sie plötzlich aus, so dass sie eintreffen. 4. Dies tat ich, weil ich wusste, dass starsinnig seid, euer Nacken wie ein Eisenseiner und your Stern wie es ist. 5. Deshalb habe ich es euch frühzeitig mitgeteilt, noch bevor es eintrat, damit nicht behaupten konntet, mein Gott se hat dies bewirkt, und mein Schnitzbild oder mein Gussbild hat es angeordnet. 6. Hat es gehort, seht es nun als. Wollt es nicht anerkennen? Von jetzt an teil ich euch news mit, verborgenes, das bisher nicht konntet. 7. Es ist jetzt geschaffen und nicht schon lange zuvor, hat es vor heute nicht gehort, damit nicht sagen konntet, ich wusste es j. 8. Hat weder devon gehort noch devon gewusst, und euer war nicht schon lange zuvor jeffnet, denn ich wusste, dass dirch und dirch trulos seid und von geburten als übertreter bezeichnet wordet. 9. Meins Namens willen holte ich meinen Zorn zurück, und meins Rooms willen zugeli ich in uch zu lieb, damit ich uch nicht vernichte. 10. Wallich, ich habe uch gelortet, jedoch nicht wie silber, ich habe uch im Schmelzofen des Elends gepraft. 11. Meint willen, j. Meint willen Tuesday ich dies, den wie konnte mein Name sonst in Tweet wer denn? Main Ere word ich keenem anderen überlassen. 12. Hort auf me, Jacob, und Israel, den ich berufen habe, ich bin der Erste und auch der Letzte. 13. Main Hand hat die Erde gegründet, und main Rechter hat den Himmel ausgespannt. When ich sie ruf, treten sie all zusammen hervea. 14. Versamelt euch all und hort, whereunter ihnen hat dies verkündet. Dergenage, den der Herr lehrt, word seinen willen und Babylon volstrecken und sein markt und den Chalden sagen. 15. Ich selbst habe es verkündet und in Orch berufen, ich habe in her Beigeford und im Erfolg verlihen. 16. Tretet her zu mir und hort dies, von Anfang und habe ich nicht im Verborgenen gesprochen, seitdem es gesche. Bin ich anwesend. Nun aber hat der Herr, ming mit seinem Geist gesandt. 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels, ich, der Herr, dein Gott, bin es, der dich lehrt, was nützlich ist, und dich auf dem Weg führt, den du gehen sollst. 18. Werdet doch auf mein Gebot achten. Dann werde ihr wohligen wie ein Strom sein und ihr gerechtigkeit wie die Wellen des Meers. 19. Ihr Nachkommen wären dann zahlreich wie der Sand und die Sprosslinge's Leibs wie die Kornchen der Oda. Ihr Name word niemals vor meinem Angesicht ausgelöscht oder vernichtet werden. 20. Zieht aus Babylon aus, Fleet von den Chaldern unter Lortem Jubelgeschrei. Mark dies bekannt und verkündet es, verbreitet es bis en der Oda. Sagt, der Herr hat seinen Knecht Jacob erlost. 21. Sie dursteten nicht, als sie dirch wussten 30, den Elise wasser aus Felsen fließen und spaltet Felsen, so dass die wasser strompten. 22. Es gibt keinen Frieden für die Gottlosen, spricht der Herr.